Jedes Mädelchen kommt die Gelegenheit, dann kommt ihr kleines Herz mal in Verlegenheit. Denn sie hat plötzlich einen Mann gesehen, der hat sie lieb und zärtlich angesehen. Dann hat er heimlich sie auf ihren Mund geküsst und sie hat leis gesagt, dass sie sehr glücklich ist. Ihr fehlte nicht zu ihrer Seligkeit, als die Gelegenheit, nur die Gelegenheit. Jetzt ist sie froh und sagt zu allem Ja, denn die Gelegenheit ist endlich da.